unser Rassismus eben seine Bässe auswechseln. Hat nämlich zu Weihnachten einen Selbstbausatz gekriegt. Bestehen aus 5 Apfelsinenkisten und ein paar Kontrabasssaiten. Das nächste Stück singt unser Gitarrist Text und es heißt Squash your lump in my brain. Well, I got something in my head. For a spell on me, ooh, then I'm gonna be free. No more feeling so bad. No more squashing up in my head. No more squashing up in my head. Thank you.